Gott hätte sich es ergibt, keine Zeugen, ich komme nicht hin. Und unsere Waffen sind immer geladen, Osama bin Laden. Ich mach keine Witze, wenn ich dir erzähle. Ich ballere mit Kugeln in deine Zähne. Ich kippe dir Wut, die auf kalten Asphalt. Meine Brüder, ja, die machen dich kalt. Ich komm mit dem Roller gefahren und mache das Shooting ganz locker in deine Bezirke. Die Keller gestürmt, die Schüsse, die fallen, die werden sogar noch von Nachbarn gehört. Keiner der Anwohner kommt dir zu Hilfe. Du bist am Arsch und ich würd keiner finden. Ich schäme die Wohnung, erteilt dich der Ausbildung beim SDK absolviert. Deine Freunde gibt mir eine Left-End-Check-Tät. Ich mach grad auf die Drip-Rap, wenn ich rappe, dann ist in Berlin 45. Deine Freundin hat einen Arsch wie ein Pfirsich. Warte hier auf meinen Bus und bastel dabei meine Nuss. Und stürme die Wohnung und das, was du hörst, ist im Raum nebenan ein Schuss. Alle meine Schüler warten vor deiner Tür. Hier wird ne Crippe-Seite. Stürme die Wohnung mit meiner Unzigern. Ich find dich auf nen Scheiße. Alle meine Schüler warten vor deiner Tür. Hier wird ne Crippe-Seite. Stürme die Wohnung mit meiner Unzigern. Ich find dich auf nen Scheiße. Ich muss mal sagen, die ist gerade gar nicht so gut. Den richtigen Sound, ja, das muss ich mal sagen.